Abschnitt 3 aus Androgyne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Seit dieser Zeit stand unablässig vor seinen Augen die Vision des zarten, feinen Gesichts mit dunklem Doppelgestirn, das sein Licht in seine Adern hineinschien. Unablässig sah er die schlanke Mädchengestalt, halb Weib, halb Kind, einer Tuberose gleich, die zwei weiße Blüten, zwei weiße Bethlehemsaugen auf ihrem Stängel wiegte. Ganze Stunden dachte er an sie und träumte. Immer und wieder tauchten vor seinen Augen dieselben Bilder auf. In der Tiefe seiner Seele verflochten sich unentwirrbar die Visionen seiner Mutter Erde mit dem geheimen Reigen von Tönen und Liedern, dem Duft der Blumen, dem dunklen Gewitter und dem Abglanz blasser Sterne in dem Strudel wogender Meere. Er verstand nicht den Zusammenhang. Gleichwohl, es kam ihm vor, dass sie seine Mutter Erde in ihrer Frühlingsbrunst sei. Die Blumen, die sie ihm geschenkt, das Kleid, ewig neues und ewig dasselbe Kleid ihrer Seele, ewigliche Form ihres Seins, das die Augen, ihre Augen. Absichtlich zerriss er die Flut seiner Gedanken, umfasste die Blumen, bewarf sich mit ihnen, wühlte in ihnen mit fiebrigen Händen und träumte und heischte nach ihr. Schon hatte er sie in seine Arme gefasst, warf sie auf seine Brust in kranker Lust und küsste sie, küsste. Und zugleich beschloss er mit sich, er musste sie finden, er musste. Nur einen Strahl ihrer Augen erhaschen, nur ein Aufleuchten, ein zuckendes Aufdämmern ihrer Augen. Und er wird sie erkennen, ganz sicher wird er sie erkennen, in einem Sekundentausendstel des Aufblitzens ihrer Augen. Ganze Tage trieb er sich auf den Straßen der Stadt herum, ganze Stunden harrte er in den Parkanlagen rings um die Stadt. Tausende von Menschen glitten an seinen Augen vorüber. In jedem Mädchengesicht glaubte er, ihres zu erkennen. Jeder Blick schien in seinen Adern dieselbe Lust zu entfachen, mit der ihre Augen sein Herz wund gebrannt hatten. Aber vergebens, immer dieselbe Enttäuschung. Das war nicht sie. Und doch hörte er manchmal in der Abenddämmerung dicht hinter sich Schritte, wie das Schlagen unruhiger Vogelflügel, die bereit waren, sich zur Flucht zu schwingen. Manchmal sah er ein blitzschnelles, verstohlenes Aufleuchten eines dunklen Augenpaars, das aus unbekannten Fernen oder Nähen sich in seine Seele einsaugte. Einmal streift ihn der Hauch einer weichen, zärtlichen Hand, als er in dem Dunkel einer Kirche stehen blieb und das heimliche, kostbare Gut der dämmerigen Abendgebete kostete. Aber als er sich umdrehte, als er das Dunkel mit seinen Augen zu zerfetzen suchte, verflog das Gesicht. Nur ein zittriges Aufleuchten, nur ein warmer Atem einer fiebernden Hand und die Nerven entlang das Gefühl einer schlanken Tuberose mit zwei weißen Sternen. Ein König war er, ja, ein König und ein mächtiger Gebieter. Oh, die kranke, qualvolle Lust schlafloser Nächte, als er auf der Terrasse seines Palastes lag und die üppige, sternbesäete Himmelspracht anstarrte. Rings rankten sich tropische Efeugewinde. Aus dunklem Gebüsch blühten auf goldene Blütenquasten, wuchsen hoch empor Blumenkelche, die noch kein menschliches Auge geschaut hatte. Blumen mit Kelchen von der Form bronzener Glocken, Blumen umgeben von Blättern, die in der Farbe von poliertem Gusseisen schimmerten oder wie grinnendes Messing blitzten. Dann wieder Blumen mit fein behaartem Schoß, dem ewigen Leben aufblühender Jungfrauen. Blumen, die mit lebendigen, schauenden und wissenden Augen einer Kurtisane lachten. Oder suchenden, verirrten Augen von todesmüden Möwen und weißen Albatrossen. Strunk und Stängel sah er wie Lilien, die aus toten Herzen aufwuchsen oder aus Erdäpfeln, den toten Schädeln vergleichbar. Aus dem syphilitischen Rachen unglaubliche Orchideen streckten sich Zungen empor, mit purpurroten Fieberflecken besprengelte Ungeheuer, die herauszukriechen und das Gift über das umgebende Blütenmeer zu verschleppen schienen. Soweit das Auge reichte, ungeheure, vorsinnflutige, dunkle Kohlenwälder, umwunden, umstrickt, verknäuelt zu einer unentwirrbaren Masse durch Stränge und Stricke von Efeustämmen, Lianen, Windenkraut und Klettengeflechte. und all dieses Schmarotzergezücht rankte sich empor an den verkohlten Farrenbäumen, den isaurischen Palmstauden, den Kokos- und Brotbäumen, verflocht sie wie ein Korbgewinde, verankerte sie unlösbar miteinander, und von der Höhe der Terrasse sah das aus wie ein ungeheuerliches, aus dem Urmagma heraufkriechendes Otternest. Und in der sternbrünstigen, lichtwütigen Nacht, in diesem abgründigen Fieber von verkrampften Formen, kranker Düfte, Farben, die man in den Delirien des Opiumrausches sieht, träumte der König von ihr. Ihr, der Einzigen, kroch auf den tiefen, weichen Teppichen, krallte sich mit den Fingern an den Füßen der Sessel fest, sog das Gift der ungeheuerlichsten Blumen und schrie nach ihr. Vergebens. Bis endlich er ließ die schönsten Jungfrauen zu sich in seinen Palast befehlen, stellte sie in dem endlosen Saal in zwei Reihen, die sich von dem Throne bis in die Tiefe der Palastgärten erstreckten. Und angetan mit seiner unerhörten königlichen Pracht saß er lange auf seinem Thron, vergrub das Gesicht in beide Hände und sah die vor Erwartung und Hoffnung zitternden Jungfrauen, von denen jede mit unendlichem Glück sich zu seiner Sklavin machen ließe. Er sah sie an und dachte, welche ist es? Wie soll er sie auffinden in dem Gewoge von blonden, schwarzen, roten Köpfen? Ist es die, deren Augen blitzten wie die Beeren von Tollkraut, das an den Schuttgräben wächst? Oder die, aus deren sanften Augen ab und zu der blutdürstige Blick eines gebändigten Jaguars herausschießt? Jene da vielleicht, über deren Stirn ein Blitz fliegt, der das Herz gebärt und sich über das Gesicht mit unendlichem Leid ergießt. Die da, deren Arme herabhängen wie welke Lilien, oder jene, welche in den verführerischen Händen die lüsternen Trauben ihres Leibes hält. Vielleicht die dort mit der gleißenden Biegsamkeit einer Schlange, oder jene, die aus dem Schoß einer Lotusblume aufgestiegen ist, und jene dort weit ab wie aus einem Sternenkelch aufgeblüht, aus dem Glanz des Mondlichtes geboren. Tiefer noch vergrub er das Gesicht in seine Hände, schmerzlicher noch, denn er fühlte, dass er sie nicht finden wird. Das Chaos von verschwimmenden, ineinander verfließenden Formen, Gesichter, Augen trübte die Seele des Königs. Er stieg die Stufen des Thrones hinunter und die Reihen der Jungfrauen neigten sich wie ein frisch aufgeblühtes, weißes Birkengehölz, wenn der Windstrom es umfließt. Wie köstliche Weizenähren in der sengenden Mittagsglut, wenn plötzlich ein heißer Lufthauch über sie fährt, neigten sich die Köpfe. Der ganze Saal schien zu keuchen in gespannter Erwartung und verhaltenem Atem der Hoffnung. Dreimal schritt er die Reihen der schönsten Jungfrauen seines Landes ab, langsam, immer langsamer und trauriger, setzte sich wieder auf seinen Thron, winkte mit der Hand. Er blieb allein. Es dunkelte im Saal. Der König vergrub sich in seine Verzweiflung, stemmte sein Gesicht auf die krampfgeballten Fäuste und brütete vor sich hin. Da fühlte er plötzlich, wie sich jemand an den Säulen entlangstahl, die das Gewölbe des Saales stützen. Jemand schlängelte sich durch das dämmernde Dunkel und hinter ihm ein Schimmer von etwas Leuchtendem wie das Licht eines nackten Körpers. Der König hob sein Haupt stolz empor, denn noch kein Sterblicher wagte ihn, in seinem Verzweiflungsschmerz anzuschauen. Er klatschte in die Hände und aus einer unsichtbaren Lichtquelle ergoss sich in den Saal ein kaltes, metallenes Leuchten, und in diesem Halbdunkel sah er, wie ein syrischer Sklavenhändler an den Thron herankroch und hinter sich ein nacktes Mädchen schleifte. Ihre Arme umwanden Spangen, goldene Schlangen, und mit goldenen Schlangen waren die Knöchel umringelt, und um die Lenden ein goldener Gürtel, dessen Schloss eine Lotusblume bildete, besetzt von kostbaren Steinen. Der König sah sie erstaunt an. Er sah nicht ihr Gesicht, denn sie verschränkte vor ihm ihre Arme. Er sah nur die Gestalt, sah die schlanken, biegsamen Glieder einer Tuberose, mit zwei weißen Sternen hinter den Lilien ihrer Arme. Mit verhaltenem Atem sah der König auf die seltsamen Zauber und Wunder des Mädchenkörpers. Er zitterte wie in Todesangst, dass ihm der Traum nicht verfliegt. Er sah sie, wie sie sich hin und her neigte, wie sie im Feuer zu stehen schien, aus Angst und Scham. Ihre Haare flossen über die weißen Lilien ihres Körpers wie ein heißer Strom. Und plötzlich kniete sie nieder und sah zu ihm auf. Sie war es! Mit beiden Händen griff er um die Lehnen seines Thrones und zitternd flüsterte er, »Du hast mir die Blumen geschenkt?« Sie nickte. Mit heißem Schrei streckte er ihr seine Hände entgegen. Alles verschwand. Er rieb sich die Stirn. Er war doch wach. Ja, ganz sicher. Aber nur, um von Neuem in einen noch tieferen, noch wilderen Traum zu verfallen. Nun war er ein Magier, übergroß und übermächtig, ein Diener seines Herrn und ein Gott zugleich. Ja, ipse philosophus, magus, deus et omnia. 3 Tage und 3 Nächte hatte er sich für seine Beschwörung vorbereitet. 3 Tage und 3 Nächte las er in heiligen Büchern, entzifferte die geheimen Runen und erbrach die 7 Siegel der apokalyptischen Weisheit. Er prägte seinem Gedächtnis die furchtbaren Beschwörungsformeln ein, die unbekannte Mächte ihm, seinem Machtspruch, dienstbar machten. 3 Tage und 3 Nächte berauschte er sich an dem giftigen Dunst gebräuter Pflanzen und Wurzeln, die in der geheimen Johannisnacht blühen, bis er die Kraft in sich fühlte, das Wachstum der Pflanzen beschleunigen zu können, einen Strom in seinem Lauf aufzuhalten, den Mutterschoß unfruchtbar zu machen, ja selbst den Donner auf die Erde herabzubeschwören. Und in der Stunde des großen Wunders kleidete er sich an mit den kostbaren Kleidern des Hochamtes, das einstens sein Urvater Samyasa verrichtet. Sein Haar umwand er mit einer 7-mal geknoteten Binde, nahm das Schwert zur Hand, zeichnete einen Kreis, schrieb in ihn geheime Zeichen hinein, blieb in seiner Mitte stehen, einem großen Spiegel gegenüber und sprach mit lauter Stimme, »O Astaroth! Astaroth! Mutter der Liebe, die du mir das Herz mit dem Gift des Verlangens und der Sehnsucht zerfrisst, das Feuer irrsinniger Qual in meinen Adern ergossen hast, einzige Mutter, die aus dem Saiten meiner Seele schmerzliches Stöhnen vereitelter Hoffnungen und Schreie der Sehnsucht reißest, du furchtbare Mutter, die du mich auf dem höllischen Bett vergeblichen Ringens streckst, erbarme dich meiner, o Astaroth, Astaroth! Du höllische Tochter der Lüge und des Scheins, die du in meinen Nächten mir vor die Augen die unsagbarste Lust und Verzückung zauberst, die du mir das Weib, das ich suche, in die wilde Umarmung meiner Glieder wirfst und sie meinen Leib lustschreiend umflechten lassest, du furchtbare, grausame Höllenmutter, die du aus meinem Blut Macht und Leben saugst, um mich wieder zu wecken zu neuer Qual und Verzweiflung. Erbarme dich meiner, o Astaroth, Astaroth! Mutter der Verkehrtheit, Beschützerin des unfruchtbaren Schoßes und unfruchtbarer Lüste, die du mir in die Seele ein Verlangen eingeimpft hast, das du nicht stillst, in mein Blut Träume hineingeschienen, die nicht von dieser Welt sind, mein Gehirn mit einer Brunst verkrampfst, die meine Augen mit Irrsinn umflort, erhöre mich! Und in einer unmenschlichen Willensanspannung bäumte sich sein Haar. Er zitterte und erschauerte, als ob jedes Glied für sich selbstständig lebte. Es kam ihm vor, als gehe er aus sich selbst heraus, als verkörpere er sich von Neuem draußen, außerhalb seines Leibes, als gestalte sich etwas, das aus seiner Seele, aus seinem mächtigsten Verlangen, aus seiner qualvollsten Sehnsucht herausströmte. Ein krachender Donner, als ob sich ein Erdkörper vom Himmel losgerissen hätte und in den Nichtsabgrund fiele. Ein furchtbarer Sturm hat alle Fesseln gerissen. Ein höllisches Lachen, Heulen, Kreischen wüteten in seinem Gehirn und in grausigem Entsetzen sieht er um den Spiegel herum einen Nebel kreisen und glänzen, sich formen, Gestalt annehmen, sieht ihn, wie er sich rundet, Körper annimmt, zu atmen anfängt, blutstrotzend, lebendig. Eine Flut von Blitzen wogte schwer durch den Saal, Ein Donner krachte in den Spiegel, ein Schrei, und auf seinen Hals warf sich in wilder, zügloser Brunst die, die er so lange gesucht, nach der er so lange geheischt und um deren Willen er sein Heil verwirkt hat. O irre Nacht ungesättigter Lust! Ende von Abschnitt 3.